herzlich willkommen zum Uncast Folge 236 und heute wird's ein ganz schneller, peppiger Podcast. Ja, muss sein, hat sich so ergeben, ja, ruckzuck geht es heute und deswegen hätte ich mal das Intro ersparen können, ja. Thema heute WebView, der kleine Hype, ja, der mal wieder zum großen Skandal hochgepusht wird, naja. Und auch kurze Eindrücke vom Nexus 6. Dann habe ich ein paar ganz wichtige, schnelle News zusammengetragen und auch in der Community war noch was zu finden. Natürlich auch heute die App der Woche. Ja, tut mir leid schon im Vorfeld, dass es wahrscheinlich heute etwas kürzer wird, aber ich glaube, gerade bei den Newsmeldungen wurde das Wichtigste auch abgedeckt. Es ist wirklich viel Blabla passiert jetzt in der Woche nach der CES und von der CES gibt es ja auch noch einen Bericht, hoffentlich vom Markus, allerdings erst nächste Woche. Ja. Also da müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden, der Markus ist ja voll unter Druck, ja, nochmal gute Besserung an Markus hier von dieser Stelle aus und da hoffe ich, ihr habt ein Einsehen. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Thema. Ja, WebView, das ist ein Begriff, der ergeisterte hier durch die Presse, durch die Mainstream-Presse sogar. Ja, man kann es kaum fassen, warum immer nur die negativen Sachen gegen Android in die Schlagzeilen geraten von der Mainstream-Presse. Aber auch die Webseiten haben sich teilweise nicht gerade mit Ruhm bekleckert und haben natürlich diesen Hype mal wieder aufgefasst und einfach so ohne weitere Recherche, 5 Minuten hätte das gedauert, ja, weitergegeben an die Leute und damit natürlich viele Ängste hervorgerufen. Ich habe es sogar im Radio gehört, ja, und also total daneben natürlich, klar. Was ist passiert? WebView, sagen wir mal so, ein überholtes Modul, das aber immer noch sehr stark genutzt wird, das für die Anzeige von Webseiten mit dem internen Browser bei Android bis Version 4.3 einschließlich 4.3 zuständig ist. Das wäre kein Problem, man könnte ja einfach einen normalen Webbrowser wie zum Beispiel einen Chrome installieren. Und dann wäre die Sache ja geritzt normalerweise, aber das Problem ist, dass auch Apps diese Funktion, diese interne Funktion von Android benutzen, um eben innerhalb der App Webseiten zum Beispiel darzustellen. Ja, das wird relativ häufig sogar benutzt, Facebook-App zum Beispiel macht das auch. Gerade bei Facebook-App gibt es aber eine Möglichkeit, dass man Chrome einstellt, da muss man halt mal schauen. Bei einigen Apps ist das machbar. Die Schwierigkeit ist, Google hat gesagt, ja, es gibt kein Update mehr für Versionen von diesem WebView. Fertig. Bei Version 4.4 ist dieser Fehler nicht drin, dieser Bug, dieser Exploit oder wie man das auch immer nennen will. Bei den Versionen bis 4.3 eben schon und Google bringt keine Updates mehr. So, das hört sich ganz dramatisch an. Aber wie gesagt, 5 Minuten Recherche hätte man dann gebraucht, um festzustellen, dass die 60%, die angegeben sind bei der ursprünglichen Meldung von Geräten, die betroffen sind, einfach nur falsch ist. Warum? Es ist richtig, 60% haben weniger als 4.4 drauf, das heißt also kleinere Versionen als 4.4 und wären damit zwar theoretisch betroffen, praktisch ist es ja aber so, dass die Pflege sowieso bei einer Großzahl der Geräte gar nicht mehr in Googles Hand liegt, sondern dass da eben die entsprechenden Firmen selbst Software Patches einspielen, sogar ohne Wissen von Google, ja. Dazu gehören zum Beispiel HTC, Samsung, ja, LG, um nur mal einige große zu nennen, die ihre Software selbst warten und Patches jederzeit einspielen können. Der Patch ist Google, oder beziehungsweise das Problem ist Google bekannt. Patch-Empfehlungen wurden an die Firmen geschickt. Und den Firmen obliegt es, also Samsung, HTC und so weiter, obliegt es dann, diesen Fix per Update einzuspielen. Es wurde auch offenbar gar nicht getestet, wo jetzt tatsächlich der Bug vorhanden ist, denn ein Großteil der Geräte, die bis 4.3 reichen und von Firmen wie Samsung und HTC kommen, das ist die Einschränkung, sind eben schon gepatcht. Dieses Problem bei WebView ist schon ziemlich lange bekannt und damit auch sollten eigentlich damit auch die Firmen das schon gepatcht haben. Wenn sie das nicht haben, wie gesagt, ist das natürlich ein Problem von der jeweiligen Firma selbst, weil die eben auch für die eigene Software verantwortlich sind. So, das ist mal das eine. Das andere ist natürlich, denn den Fehler darf man nicht wegreden und es ist auch unschön, warum Google jetzt einfach gesagt hat, nö, WebView, das tun wir nicht mehr aktualisieren, weil ja auch Google noch Geräte hat, die eben nicht unter 4.4 laufen können. Ja. Beispielsweise das Nexus S, ein Google-Gerät ohne 4.4. Und ja, was sollen wir jetzt machen, ja, wenn man so ein Gerät hat? Das war's dann. Ja, im Prinzip, wenn Google sagt, keine Updates mehr, weil natürlich für die Nexus-Reihe ist Google verantwortlich. Die anderen Geräte, also die älteren Geräte dann, inklusive dem Nexus 4, da ist es natürlich überhaupt gar kein Problem, weil die ja 4.4 mindestens schon haben. Ab Nexus 4 ist es ja sogar schon das Lollipop, das ja geupdatet wurde, glücklicherweise. So bleiben dann eben auch bei Google nur wenige Geräte übrig, und da sagt Google eben, okay, hier, diese Geräte sind einfach zu alt, die patchen wir nicht mehr, die supporten wir nicht mehr, da machen wir nichts mehr. Das kostet jede Menge, wie wir sagen, Manpower, ja, also Arbeitszeit, die eben für andere Projekte wichtiger eingesetzt werden kann. Zum Beispiel, um die aktuellen Systeme sicher zu halten, das ist auch wichtig. Und wie gesagt, bei 4.4 ist ja der Fehler schon gar nicht mehr vorhanden. Und deswegen hat hier die Presse natürlich ein großes Bohai darum gemacht, ja, dass hier 60% der Handys Android unsicher sind. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen, Wasser auf die Mühlen von den ja, Kräften auf der anderen Seite, die immer wieder versuchen, Google Android zu diskreditieren, ne? Aber im Prinzip machen die Leute sich selbst lächerlich, weil sie einfach nur unreflektiert solche Nachrichten verbreiten, die falsch sind. Ne? Es sind keine 60%. Es ist ein Problem, es ist ein unschöner Fehler, der ist vorhanden, aber von den 60% ist absolut unsinnig, ja, davon auszugehen. Wie gesagt, Firmen wie Samsung, HTC, denen obliegt das und die meisten sind wohl auch schon gepatcht worden. Die ganz alten Geräte, doch muss man ganz klar sagen, die werden nicht mehr gepatcht. Also das Samsung Galaxy Tab P1000, es wird nicht mehr gepatcht, weil das einfach nicht mehr überhaupt als nutzungsfähig angesehen wird, und das ist auch aus gutem Grund. Vermutlich würde die Schadsoftware ja noch nicht mal mehr drauf laufen. Ja, es ist wirklich nur zum Teil ein Witz. Es ist in der Tat so, dass Apps eigentlich so nicht mehr groß drauf laufen, neue Sachen. Ja, und deswegen muss man da auch irgendwann mal einen Schnitt machen. Ich kann da die Firmen verstehen, ich kann Google verstehen. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die natürlich da Bedenken haben, aber man sollte jetzt nicht in Panik verfallen. WebView ist ein Problem für Geräte unter 4.3, wenn die Firma das eben nicht gepatcht hat, aber die Anzahl der Geräte ist wesentlich kleiner als in der Presse geschrieben und die Gefahr, eben ein solches Gerät zu haben, ist ebenfalls dann stark gefallen und damit sollte das Ganze wieder so weit abgeschwächt sein, dass man hier keine Berechtigung hat, da ein Sendeplatz oder eine Newsmeldung in einem Mainstream-Medium zu nutzen. Also, naja, gut, okay. Donald Duck hat sich den Fuß gebrochen, wäre interessanter. Ja, da wir von den neuen Nexus-Geräten gerade gesprochen haben, ich habe jetzt auch das Nexus 6 mal in der Hand gehabt, hat lange genug gedauert, ja, ist nun mal so bei den Geräten, die über den Google Play Store direkt angeboten werden, aber jetzt hatte ich die Möglichkeit dazu und konnte es mal kurz antesten und muss sagen, es macht natürlich einen schönen Eindruck. Die Form des Gerätes gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das ist dieser gewellte Rücken hinten, das ist nichts für mich. Aber daran soll es ja nicht hängen. Technisch also absolut, von der Benutzung her absolut flüssig, was nicht alleine zum Lollipop zu verdanken ist, das darauf installiert ist, sondern natürlich auch der starken Hardware, die in dem Gerät integriert ist. Der Bildschirm, muss ich sagen, gefällt mir von der Optik her sehr gut. Mir kommt er eben etwas klein vor. Das kommt aber deswegen, das kommt daher, dass ich eben ein 8,9 Zoll Gerät benutze. Von daher schockiert mich diese Größe vom Display überhaupt nicht. Im Gegenteil, ist mir zu klein. Aber insgesamt, wenn ich mir das Gerät so angucke, da hatte ich wirklich die Befürchtung, dass es ein Riesentrümmer ist im Vergleich zu den anderen Handys, die da liegen. Aber das kann man so nicht sagen, weil eben die auch das Gehäuse drumherum eine Rolle spielt und das designmäßig so gut untergebracht wurde, dass diese 6 Zoll besser wirken wie bei manchem Handy die 5,5 Zoll beziehungsweise die 5 Zoll. Ja, das ist tatsächlich so, weil eben das Ganze sehr kompakt gebaut ist, ohne große Ränder außenrum beispielsweise etc. Also insgesamt hat es einen sehr schönen Eindruck gemacht. Die Kamera ist auch gut, hat mir auch gefallen. Der Preis, nein. Ja, das wird bei einer großen Kette angeboten für 5,99 ohne Vertrag. Nein. Definitiv nein. Da würde ich zu anderen Geräten greifen. In der Größe beziehungsweise auch mal einen Blick über den Tellerrand werfen, aber definitiv nicht 599 € für das Nexus 6, wenn der Preis eine Rolle spielt. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis ist nämlich nur okay. Aber das wusste man ja sowieso schon. Das war ja, der Preis war ja bekannt. Mit Vertrag sieht das Ganze dann sicherlich anders aus, dann kann man sich das eher überlegen. Ansonsten kann ich als schnelles Resümee sagen, ein sehr, sehr gutes Handy mit einem nicht so guten Preis, das technisch auf dem neuesten Stand ist oder auf dem aktuellen Stand ist, ja, und damit sicherlich auch empfehlenswert. Spaß macht die Benutzung auf jeden Fall, weil alles super flüssig läuft und ja, ansonsten ist es halt ein Android-Handy, wie eben die Handys mit Lollipop ebenso sind. Ob man jetzt, wenn man ein Nexus 5 hat, unbedingt das Nexus 6 braucht, da würde ich sagen, also wenn einem die Größe vom Display nicht allzu wichtig ist, nö. Ganz einfach nö. Gut, Oppo gegen Polaroid. Tatsächlich, die Firma Oppo, die stellt ja auch interessante Handys her und die haben ja so ein N1, nennt sich das, mit einer drehbaren Kamera. So, und jetzt bietet Polaroid ebenfalls so ein Gerät an mit drehbaren Kamera und die Telefone sind optisch so ähnlich, so gleich. Ja, das ist schon erschreckend und deswegen hat auch jetzt Oppo tatsächlich den Schritt unternommen und hält sich jetzt auf jeden Fall mal gegen Polaroid rechtliche Schritte vor. Falls die das tatsächlich so herausbringen wollen. Wenn man die Bilder so sieht, gut, man müsste es in Natura natürlich sehen, aber wenn man die Bilder so sieht, dann kann man natürlich den Ärger von Oppo schon verstehen. Den chinesischen Firmen wird immer vorgeworfen, sie würden Produkte kopieren. Von der USA, von Europa, ja, und dann billig verkloppen. Aber hier muss man mal ganz klar sagen, hier hat ein US-amerikanischer Hersteller von einem chinesischen kopiert. Definitiv. Aber der Preis wird wahrscheinlich trotzdem höher sein bei dem Polaroid als bei dem Oppo N1. Ja. Also nicht sehr schön, Aber naja, gut. So Rechtsstreitigkeiten sind also stoßen bei mir eigentlich auf Unverständnis. Sie sollten sich lieber zusammenraufen und Design ist Design und fertig, ja, was soll's. Oppo müsste die Geräte hier halt stärker vermarkten, dann wäre Polaroid vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, dasselbe Gerät nochmal in den USA rauszubringen. Naja. Gut, ganz kurz möchte ich auch nochmal ansprechen, wegen den unglaublichen Äußerungen von Cameron, dem britischen Premierminister, der will tatsächlich verschlüsselungsfähige Chat-Apps verbieten. Also, sowieso der Hohn, dass WhatsApp genannt wurde, weil die Verschlüsselung da ist ja, naja, kann man es vergessen. Aber auch Snapchat und Apples iMessage wären davon betroffen. Cameron dreht frei, rotiert frei und möchte die Verschlüsselung am besten ganz abschaffen, denn die Strafverfolgungsbehörden und auch die Geheimdienste müssen Zugang haben zu den, ja, zu den privaten Sachen der Menschen offenbar. Um der Untergang der westlichen Zivilisation zu verhindern, ja. das sage ich eigentlich nur, da dann geht die westliche Zivilisation unter, wenn sowas gemacht wird. Obama deutet aber Ähnliches an und möchte nicht nur eine Hintertür haben für die Verschlüsselung, sondern eine Vordertür für die Verschlüsselung. Das heißt, die Firmen sollen in den USA mit der Regierung zusammenarbeiten, damit die Regierung jederzeit an die privaten Daten der Menschen heran kann. Obama hat tatsächlich auch die patriotische Keule geschwungen und hat gesagt, dass die Firmen in Silicon Valley bestimmt zusammenarbeiten werden mit der Regierung, denn sie sind Patrioten. Damit ist natürlich das letzte bisschen Vertrauen zu amerikanischen Firmen endgültig erschüttert. Ich kann nur warnen davor, US-amerikanische Firmen und oder britische Firmen Dienste zu nutzen, um Daten zu speichern. Denn die Bestrebungen hier, die sind absolut unglaublich und das, was eigentlich schon illegal gemacht wurde, soll jetzt eben legal umgesetzt werden, erlaubt werden per Gesetz und zusätzlich sollen sogar noch die Anbieter dafür sorgen, dass die Verschlüsselung unsicher ist. Ja, damit ist es natürlich vollkommen Blödsinn. Die Leute, die sowas behaupten, haben überhaupt gar keine Ahnung von Technik offenbar. Da müssten sie nämlich wissen, dass vermutlich die entsprechenden Leute, ja, eher dieses System ausgehebelt haben, als sich die Regierungschefs das so hier so vorstellen, ja. Also, wenn es da eine kontrollierte Lücke gibt oder eine Möglichkeit da ranzukommen an die entschlüsselten Daten, dann werden diese Daten auch von Verbrechern genutzt werden, abgezogen werden und dann entsprechend die Privatsphäre nicht nur gegenüber der Regierung ausgehebelt, sondern auch total unsicher im Netz gegenüber anderen Angreifern. Ich vermeide unbedingt das Wort Hacker, weil Hacker, das sind die Coolen, das sind die Guten. Ja, die anderen, das sind einfach nur Kriminelle, die da tatsächlich Systeme knacken und damit was auch anrichten. Aber auch da muss Obama noch ein bisschen was lernen, denn Obama will tatsächlich ein Anti-Hacker-Gesetz auf den Weg bringen. Um da schon es alleine schon strafbar zu machen, wenn man mit Hackern verkehrt, also mit dem, was die als Hacker bezeichnen. Das ist unglaublich, ja. Also könnt in den Knast kommen, wenn ihr zu viel Hacker kennt. Ja. Ich habe darüber schon mal in der Rios Wochensicht gesprochen heute, ja. Deswegen lasse ich das jetzt mal mit der Verschlüsselung und so weiter wegen Obama hin und her. Da wird es noch mit dieser Aussage wegen den Hacker, da wird sicherlich in der Rios-Wohnsicht nächste Woche noch richtig rund gehen. Die erste Hilfe dafür, um jetzt hier mal den Regierungen zu zeigen, das gilt auch für Deutschland, nicht, dass die auf die Idee kommen, wieder mal Schoßhündchen der Amerikaner zu spielen und hier auch bei uns versuchen, die Verschlüsselung zu verbieten. Ja. Encryption, Selbstverteidigung, Ja, für Mails, da gibt es eine schöne Kampagne von der Free Software Foundation, die E-Mail-Selbstverteidigung. Gut, E-Mail ist ja nur ein kleiner Teil von den Daten, die schützenswert sind, auch Daten, die auf der Platte abgelegt sind oder eben auch anderweitig gespeichert werden können, sollten natürlich verschlüsselt abgelegt werden. Aber ein guter Start ist auf jeden Fall mal schon hier diese Seite, um diese E-Mail-Selbstverteidigung zu machen. Und ich glaube, der Begriff ist auch wirklich im Moment nach den ganzen Äußerungen und der Panik von diesen Attacken, die schamlos ausgenutzt werden, übrigens, um weiter die Sicherheit oder die Freiheit der Bürger zu beschränken. Ja, da ist der Begriff Selbstverteidigung gegenüber diesen Kräften durchaus angebracht. Wie gesagt, nächste Woche gibt es noch ein bisschen mehr darüber in der Regierungswochensicht. Ja, Google Now Launcher bringt Lollipop Look and Feel auch auf ältere Geräte tatsächlich. Ab Version 4.1 ist es da möglich, dass man sein Gerät zumindest mal aussehen lassen kann wie Lollipop, auch wenn es kein Update dafür gibt, eben über diesen Google Now Launcher. Und ja, gibt's, also eigentlich brauchen wir sonst nichts mehr großartig zu sagen. Sieht wirklich dann ähnlich aus. Oder fast genauso. Natürlich lässt es nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben auch kein Lollipop ist. Aber immerhin, Google macht da die Ankündigung wahr, dass man versucht, optisch dafür zu sorgen, dass das neue Look and Feel Lollipop eben auch auf den älteren Geräten vorhanden ist, damit auch eine gewisse Konsistenz von der Bedienung her ist. Also ich finde das nicht schlecht und sicherlich was Gutes. Ob man jetzt einen Google Now Launcher installieren sollte, ist angesichts der vorherigen Meldung dann wieder mehr als fraglich, weil dort auch eine direkte Verknüpfung mit den Online-Diensten von Google gegeben ist. Ja. Überhaupt wird es noch ein schwieriges Thema. Ja. Android ist ein Google-Gerät, ist ein Google-Betriebssystem. Google ist eben eine US-amerikanische Firma. Wenn hier jetzt Google verboten bekommt, die Daten so zu verschlüsseln, dass da niemand mehr rankommt, dann haben wir ein ganz großes Problem. Ein ganz großes Problem. Weil eine unsichere Verschlüsselung ist schlimmer als gar keine Verschlüsselung. Denn dann wird nur eine falsche Sicherheit vorgetäuscht und ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja. Vielleicht auch etwas für die nächste Sendung hier im Uncast. Mal gucken. Project Era wird zuerst in Puerto Rico verkauft. Ich weiß ja nicht, was die da geritten hat, aber vielleicht wollen die mal gucken. Der Markt ist ja da überschaubar. Ja. Vielleicht können die da besser reagieren, wenn die das jetzt in den USA gleich verkaufen würden. Da wäre dann vielleicht, wenn da ein Fehler vorhanden ist, gleich eine Riesenmenge betroffen. Und naja, gut, in Puerto Rico, ich weiß nicht, wie die da drauf kommen. Aber nun gut, einige wird es doch sehr ärgern. Die USA wird Project Era wohl erst im September dann erreichen. Europa, zwar mal so ein kurzes Schulterzucken. Und ja, mehr kann man da wohl nicht dazu sagen. Ne? Era ist ja das modulare System, das durchaus sehr interessant ist. Ja, Google Maps bietet jetzt ein Navigationssharing an. Auch das ist eine faszinierende Geschichte, finde ich. Wobei es nur eine kleine Funktion ist, die hätte aber eigentlich immer schon bei Google Maps vorhanden sein sollen. Wenn man also eine Navigation startet, beziehungsweise plant, dann kann man diese auch quasi per Sharing an ein anderes Gerät schicken. Und damit dann, ja, sagen wir mal, den Leuten, die vielleicht auch dorthin kommen wollen, gleich schon mal so einen Link anbieten und dann wird es eben auf ihre Position umgerechnet beispielsweise. Das ist ja nicht schlecht. Also da, ich finde, diese Verbesserung, die hätte soll schon immer vorhanden sein. Aber das sieht man mal, wie offensichtliche Funktionen auch erstmal ins richtige Licht gerückt werden müssen, damit sie auch umgesetzt werden. Xiaomi kündigt Mi Note und Mi Note Pro an, ja, oder Mi Note, ja, auch nicht. Das Mi Note ist mit einem 5,7 Zoll Display ausgestattet, kommt in einer 2,5 GHz Quad-Core Snapdragon 801 CPU, einer Adreno 330 GPU, 3 GB RAM, immerhin sehr schön, 16 GB oder 64 GB interner Speicher, je nach Version. Eine Sony-Kamera ist integriert mit 13 Megapixel, 4 Megapixel Kamera Front-Facing. Dann ein sogenanntes Hi-Fi-Audio-System. Ja, das lassen wir mal jetzt so ausgeblendet. Na, was noch, wie das, was das wieder bedeuten soll. 3000 mAh Lithium-Ionen-Akku mit der Quick-Charge 2.0-Funktion. Wenn es also mal schnell gehen muss und man nur ganz kurz Zeit hat, für das Handy zu laden, dann ist aber trotzdem schon etliches an Saft drauf. Gorilla Glass 3, curved übrigens, ja, mit einem Metallrahmen rum, also auch das ist interessant. Allerdings dürft ihr jetzt nicht denken, dass das so ein gebogenes Telefon ist, curved eben an der Seite zum Beispiel, ja, was das Ganze dann ziemlich schick aussehen lässt, also richtig gut sogar. Die Rückseite ist übrigens auch glatt und eine Android 5.0 Lollipop drauf mit dem MIUI Skin, das ja bei allen Geräten von Xiaomi da vorhanden ist. Der Preis traumhafte $370 für das 16 GB Modell und $451 für das 64 GB Modell. Warum es da so eine große Diskrepanz gibt, meiner Meinung nach ungerechtfertigt, aber okay, gut, das müssen die wissen, wie viel die für das RAM verlangen müssen. Das Mi Note Pro hat dann ganz ähnliche Dinger, sag ich. Der Spezifikation, meine ich. Naja, aber auch ein 5,7 Zoll Display, allerdings mit Quad-HD-Auflösung, also 2560 mal 1440 Display-Auflösung, während das andere Full-HD waren, 1920 mal 1080. Eine 64-Bit Octa-Core Snapdragon 810 CPU und eine Adreno 430 GPU. Da geht die Post ab. 4 GB RAM. Dieses Gerät gibt es nur mit 64 GB interner Speicher, was auch durchaus Sinn macht als High-End-Gerät. 4 GB übrigens auch sehr schön, finde ich super. Da kann zumindest mal ansatzweise die 64-Bit ausgenutzt werden. Ja, also hat man auch volle 4 GB theoretisch zur Verfügung. Auch hier die Sony 13-Megapixel-Kamera drin, selbe Front-Facing-Kamera mit 4 Megapixel, 3000 mAh Akku, wie da, dann die Laufzeit ist im Vergleich zu dem anderen Gerät, ist eine gute Frage, kann ich aber nicht beantworten. LTE ist dann da drin vorhanden, ansonsten ist das Design das gleiche auch. Wie gesagt, nur nochmal ein bisschen mehr Power drin. Ich finde das sehr, sehr interessant. Die Preise werden. Das ist wirklich mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Traumhafte $450, ja, kostet das Ganze mit diesen technischen Daten. Wieso dann allerdings das 64 GB Modell, ja, mit der schwächeren Leistung $451 kostet, das weiß ich auch nicht. Also deswegen sage ich mal mit Vorbehalt, nicht, dass das ein Fehler ist hier bei der Recherche in dem Artikel da. Also, naja, gut. Okay. Weil die beiden Geräte haben ja dann den gleichen Speicher. Beim Galaxy S6 setzt Samsung wohl nur noch auf Exynos und keine Qualcomm-Prozessoren mehr. Das finde ich gut. Ich hoffe, dass das dann auch endlich mal umgesetzt wird. Aber hier gibt's schon wieder die Einschränkung. 80 bis 90% der Galaxy S6 Geräte, ja, werden mit dem Exynos-Prozessor ausgeliefert. Ich konnte das noch nie verstehen. Wieso werden da verschiedene Prozessoren für das gleiche Handy benutzt? Ich kann es nicht genau nachvollziehen. Offenbar hat es was mit der Lieferbarkeit zu tun. Gut, 80 bis 90% ist schon recht gut, aber hoffentlich kriegt Europa nicht wieder die A-Karte. Weil der Exynos ist besser, ganz einfach. Das knallhart ist besser und hat vor allem auch nicht diese Probleme mit Überhitzung wie der Snapdragon 810. Und deswegen Ich wäre sehr enttäuscht, wenn hier jetzt in Europa das Gerät mit dem Qualcomm-Prozessor herauskommt, ja, und nicht mit dem Exynos-Prozessor. Ja. Da kann man sagen, was man will, aber der Exynos-Prozessor, der hat Hand und Fuß. LG G4 oder G4, ja, Daten sind auch jetzt draußen und zumindest mal die grundlegenden Daten. Das Teil kommt mit einem 810 Snapdragon-Prozessor. Eben schon noch gesagt. Und 3 GB RAM. Also ihr könnt euch schon vorstellen, was ich dazu sage. Ja, G4 mit diesem Snapdragon-Prozessor und dann 3 GB, es geht gar nicht. Die Auflösung, unglaubliche, wenn das wirklich der Fall ist, ja. Ich kann es fast nicht vorstellen. 5312 mal 2988 Spielpunkte Auflösung. Ich sag aber, dass da hat, da wurde hier beim Artikel, vielleicht verlinke ich noch einen anderen Artikel, einen Fehler gemacht. Das sind sicherlich die, ist die sicherlich die Auflösung von den Bildern, die man mit der Kamera machen kann, die 16-Megapixel-Kamera und nicht etwa die Auflösung des LCD-Schirms. Also das ist noch ein bisschen vage, natürlich die Daten hier. Aber ich denke mal, da werden wir noch in den nächsten Wochen da mehr darüber hören. Das G4, ja, ist wirklich ein Anwärter dafür, für neues Top-Gerät, ja, bei Android. Play Store auf der Überholspur, damit komme ich zu den Community-Sachen, ja. Der Robert schreibt Play Store auf der Überholspur im Jahr 2014, der Zuwachs bei Apps, bei der Zahl der Apps im Play Store im Vergleich zum Amazon App Store und iOS App Store, wohlgemerkt Zuwächse in Prozenten bei dieser Grafik, die ich hier verlinkt habe, beziehungsweise der Robert hier verlinkt hat. Das darf man also nicht falsch verstehen. Das sind nicht die Gesamtzahl der Apps, aber die Zuwächse. Ja? Und da hat zum Beispiel Google Play also über 200% Zuwachs bekommen. Der Amazon App Store in etwa, ja, 190% rum. Und der iOS App Store wächst am langsamsten bei etwa 500, bei etwa 155%. Ja. Der Matt Spike schreibt dazu: Hallo, aber wohl nur an der Anzahl von Apps für die Entwickler ist bei iOS aber immer noch mehr zu verdienen und Apple First scheint ja auch immer noch gängig zu sein. Auf jeden Fall ist natürlich das Abzocken, oh, Entschuldigung, das Geldverdienen im iOS Store vielleicht noch etwas höher. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich habe auch schon gegenteilige Meinungen gehört von Entwicklern, die sagen, mittlerweile kann man mit Android mehr Geld verdienen, weil es eben mehr Leute gibt, auch wenn prozentual gesehen die Leute natürlich weniger kaufen bei Google. Aber die schiere Anzahl der möglichen Kunden macht's eben. Ja. Apple First, zum Glück nicht mehr generell, aber es gibt immer noch solche Firmen, wo ich dann auch richtig sauer werde, weil das eigentlich nur noch eine ideologische Sache ist. Ich kenne diese Art von Menschen. Ich habe schon in Firmen gearbeitet. Im Medienbereich, ja, wo man ganz klar sagen muss, die Leute sind dermaßen voreingenommen, dass die es hassen, für was anderes als ihr Lieblingsprodukt zu programmieren. Und die weigern sich richtig und das konnte man eigentlich auch bei vielen anderen Produkten sehen, ja. Vor Jahren war es zum Beispiel noch so, wer da ja, sagen wir mal, was ganz Banales, in ein Kaufhaus gegangen ist und sich eine Konsole gekauft hat, ja, und hat dann statt einer PS3 oder einer Xbox 360 eine Wii verlangt, der wurde angeguckt und es wurde versucht, Ja, aber die PS3 ist so viel besser. Ja, aber die Xbox ist so viel besser. Muss man unbedingt kaufen. Das andere ist ja schon veraltet. Und, oh, nee, nee, nee, das geht ja auch gar nicht. Und, ja, und die Spiele wurden dann entsprechend in die hinterste Ecke gestellt und so weiter. Einfach von den Leuten, die dafür verantwortlich sind. Und genau solche Sachen gibt es eben auch. Und wenn hier ein Programmierstudio kommt, die total hip sind, ja, ich wollte nicht sagen Hipsters, aber die total hip sind, ja, cool und haben ihr Weltvorstellung, ja, wo Steve Jobs oder wer auch immer jetzt da bei Apple das Sagen hat, wahrscheinlich immer noch Steve Jobs, hier verehrt wird und da und dann nützt es auch nichts, wenn man dann kommt und sagt, hier, aber es gibt doch mehr Nutzer bei Android als bei iOS, wieso macht ihr das denn beide gleichzeitig? Ja, wir wollen zuerst mal hier die echten, die guten Nutzer bedienen, ja, und dann schauen wir mal, ne? Oder schließen es erstmal kategorisch aus und nur durch massiven Druck, weil es eben gar nicht mehr anders geht, weil die Investoren oder so sagen dann hinten dran, also Leute, wenn ihr jetzt nicht endlich auch für das meistverkaufte Betriebssystem auf diesem Planeten eine App rausbringt, ja, dann könnt ihr euer Studio bald zumachen, ne? Und vorher fangen die dann an zu programmieren, ne? Also das sind ideologische Probleme und deswegen halte ich das auch für absolut schlimm und auch das sowas sollte man nicht unterstützen. Selbst wenn dann eine Android-App rauskommt, soll man sie nicht mehr nutzen. Das sage ich knallhart. Also ich weiß immer noch, hier dieser Benutzer von Instapaper war es, glaube ich. Instapaper. Ich hoffe, das ist Mario Amant oder so heißt der, ja. Mit denen hatte ich mal eine E-Mail-Konversation, die hat mir die Schuhe ausgezogen. Da habe ich gefragt, warum man die App nicht für Android anbietet, ja. Und nur weil ich das gefragt hat, hat er gesagt, weil ich das frage, so dann sagt ihm das, dass er eigentlich nichts für Android machen sollte, weil so Leute möchte er nicht als Kunden haben. Danke. Ja. dass dann eben doch eine Instapaper-App kam, das war eben dann damit zu verdanken. Oder dem zu verdanken, dass eben Android so stark auf dem Markt präsent ist. Allerdings, er hat sich aus der Affäre gezogen, hat sich immer noch geweigert, diese App zu programmieren, hat die einen Auftrag auf eine andere Firma gegeben. Das heißt, die Android-App wird von einer anderen Firma programmiert. Er macht sich seine Handy ja nicht schmutzig am Android, ja. Die App ist natürlich gestorben bei mir von Anfang an, ist ganz klar. Also sowas kann ich nicht unterstützen und naja, gut. Ihr wisst, da bin ich ein bisschen rigoros. Aber zum Glück gibt es auch einige andere Tendenzen, immer mehr veröffentlichen zuerst die Android-App, beziehungsweise, was ich am fairsten finde, beide gleichzeitig oder eben nur Abstand von ein paar Tagen. Ja. Das finde ich fair und das kann ich auch unterstützen, weil keiner sollte benachteiligt werden. Aber auf keinen Fall sollte das System, das die mit Abstand, mit riesem Abstand größten Marktanteil hat, zuletzt kommen. Weil dann wird es wirklich eine politische Aussage. Und auf die habe ich keinen Bock. So, ich komme noch zur App der Woche. Sweet Dreams. Ja, ich weiß nicht, wie das bei diesem Entwicklerstudio war. Bart Mon Bonte nennt sich das, oder ob das ein Einzelner ist. Hat mich auch nicht interessiert, weil die App ist eigentlich relativ gut und sorry, sehr gut, ja. Die Firma ist übrigens in Belgien angesiedelt, auch mal was anderes, ja. Und die gibt's auf jeden Fall für iOS und für Android. Was ist das? Sweet Dreams braucht gar nicht erst zu suchen, geht über den Link von der Seite schon, verzweifelt ihr, weil die Schreibweise ist katastrophal. Ein surreales Spiel, bei dem ihr schläft. Ja, ihr schlaft, genau, ihr schlaft tatsächlich, ja. Und eure Träume, die machen sich irgendwie selbstständig. Ein Teil von eurem Bewusstsein, ja, fliegt sogar mit dem Wecker davon. Und löst dann einige Puzzles, Rätsel. Ja. Die sind am Anfang extrem leicht, werden dann ein bisschen schwerer. Es gibt so Leute, die sagen, die Puzzles sind sehr leicht. Das kann ich aber nicht ganz so bestätigen. Also bei einigen Puzzles habe ich schon müsse einige Zeit probieren, ja, damit es weitergeht. Und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Man hat hier so ein Pixel, ja, was weiß ich, Sand oder so, ja. Und die muss man verteilen in entsprechende Bereiche, Gefäße. Und das ist aber nicht so einfach, weil die Schwerkraft schlägt einem dann ein Schnippchen als, ja. Aber im Traum kann man auch ein bisschen was ändern, zum Beispiel die Schwerkraft umkehren. Das Ganze wird aufgelockert durch andere Minispiele, die dann auftauchen, zum Beispiel, wo man so Sterne einsammeln muss, aber aufpassen, dass einem die Bösen da nicht dabei erwischen, ja, sonst muss man wieder von vorne anfangen. Und das, was sich anhört wie eine komplett verwirrte App, ja, das ist komplett verwirrte App, aber irgendwie so genial, also schon allein die Idee mit dem Schlafen und so, finde ich so genial, dass ich gesagt habe, das muss man sich mal angucken, und siehe da, es macht durchaus Spaß, man hat auch, man kommt auch in Versuchung, das immer wieder zu starten. Also sehr schön, mir gefällt's, und deswegen App der Woche. So Leute, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass es heute nur 40 Minuten Sendung gibt. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Google Plus, Uncast oben eingeben und schon findet ihr die Uncast Community. Oder ihr schreibt mir eine Mail: rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen, heute besonders wichtig für die App der Woche, ja, findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Immer bitte an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, schon landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.